Das war sie, die letzte Folge von Es geschah in Berlin vom September 1972, die 499. Ausgabe. Einige Tage vor der Ausstrahlung starb der Autor Werner Brink. Herr Bosetzky, es ist wenig bekannt über Werner Brink, aber wir wissen zum Beispiel, dass ihm als Serienschreiber offenbar die Anerkennung gefehlt hat. Darüber hat er sich damals beim RIAS auch beklagt in Briefen an den Intendanten. Können Sie das nachvollziehen? Wird man als Krimiautor oder als Serienschreiber nicht so ernst genommen? Ja, das kann ich nachvollziehen. Also es geht ja ganz oben los mit den Poeten, da kommen die Lyriker, dann kommen Autoren, Schriftsteller, ganz unten dann die Kriminalschreiber, Krimischreiber. Das ist heute auch noch so, obwohl in deutschen Schriftstellerverbänden fast die Kriminalautoren überall die Vorsitzenden waren und sind, aber diese Diskriminierung als Trivialautor, als Vielschreiber, die spüre ich heute noch. Und jemand, der ein Gedichtband veröffentlicht hat mit 500 Auflage, davon hat er 495 selber gekauft, steht viel höher im Kurs als ich. Und ja, man gewöhnt sich dran, aber ein bisschen Schmerz ist doch immer noch. Und da kann ich Werner Brink voll verstehen. Es hat ihm wehgetan, in dieser Rolle nicht da die Genugtuung zu empfinden oder nicht die Wertschätzung zu empfinden, die er erwartet hat. Wir haben in den letzten gut anderthalb Jahren ja nochmal 20 alte Folgen dieser Sendereihe wiederholt. Was war denn Ihr Eindruck beim Hören? Überwog da Nostalgie, Erinnerung an die eigene Kindheit oder doch Verwunderung darüber, wie sehr sich das Leben in den letzten 30, 40 Jahren verändert hat, auch gesellschaftlich? Eher die Verwunderung, dass sich so wenig verändert hat. Also das könnte heute genauso passieren. Schaufenstereinbrüche und was da immer, Jugendkriminalität, und das ist alles wirklich nicht neu. Ich wundere mich eher, wie wenig sich die Welt in den letzten 30, 40 Jahren geändert hat. Sieht man mal von IT und dem iPhone und so, Computer und so weiter ab. Aber sonst, so hat sich wenig verändert. Wirklich, mein Eindruck war, das war alles sehr harmlos damals. Diese Kriminalfälle, wir haben es vorhin schon mal besprochen, da ging es vorwiegend um Kleinkriminalität. Das klang alles sehr beschaulich fast schon. Ja, nun, West-Berlin war ja die Idylle, und also es gab ja auch keinen Mord und kein Attentat, nichts. Also insofern hat das dann teilweise auch eine etwas zu idyllische Welt vorgetäuscht. Aber das ist heute bei der Kripo ja auch noch so, dass das Hunderte von Beamten eben mit diesen Einbrüchen und so weiter beschäftigt sind. Und insofern, gerade meine Verwandten sind das gerade eingebrochen worden, also genauso wie heute, wie damals. Dann kommt jemand und sucht nach Fingerabdrücken, das schwarze Pulver wird aufgepinselt und dann gehen die nach Hause. Und heute weiß man genauso wenig wie damals, ob das wirklich aufgeklärt wird. Die Aufklärungsquoten bei solchen Delikten, die liegen ja unter 50%. Also man kann im Grunde vergessen, dass da die Sache jemals aufgeklärt wird. Also aus dieser Sicht hat sich nicht allzu viel verändert für Herrn Bosetzky. Was sich verändert hat, das ist die Musik. Wir haben Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal einen der Hits des Jahres 1972 rausgesucht. Eine Pionierarbeit der elektronischen Musik. Sie werden sich erinnern, wenn Sie es hören. Hier ist die amerikanische Coverband Hot Butter mit Popcorn. We'll be right back. Einer der Hits des Jahres 1972, Popcorn. Sie hören Deutschlandradio Kultur aus den Archiven. Es geschah in Berlin. Im Folgenden in Ost-Berlin 1972 wurde dort eine Frau begeistert empfangen, die eine der bekanntesten politischen Gefangenen der Vereinigten Staaten war. Angela Davis, Mitglied der Kommunistischen Partei der USA. Sie wurde 1970 inhaftiert wegen Unterstützung des Terrorismus. Angeblich soll sie einem Mitglied der Black Panther-Bewegung eine Pistole besorgt haben. Mit dieser Waffe hat sich der Mann in einem Gerichtssaal eine Schießerei mit der Polizei geliefert. In der DDR löste die Verhaftung von Angela Davis eine Welle der Solidarität aus. Tausende Menschen haben ihr Postkarten mit Rosen ins Gefängnis geschickt. Angela Davis wurde dann 1972 im Juni in allen Anklagepunkten freigesprochen. Am 11. September 1972 flog sie nach Ost-Berlin, um sich zu bedanken. Die Begrüßung auf dem Flughafen fiel fast schon beängstigend frenetisch aus. Wir hören die Originalreportage des DDR-Rundfunks. Es ist eine tolle Stimmung hier. Junge Pioniere, FDJler, Berlinerinnen und Berliner haben sich hier zu Tausenden eingefunden. Mit selbstverfertigten Transparenten, mit bunten Tüchern winken sie nun Angela zu, die hier das lange Spalier entlang kommen, zur Tribüne geht. Sie muss Hände schütteln, überall wird ihr eine Woge der Begeisterung entgegenbrennen und sie hat es jetzt schwer, hier durchzukommen, denn immer wieder muss sie Hände schütteln, aber jetzt ist es soweit. Der erste Sekretär des Zentralrats der Freien Deutschen Jugend, Günter Jahn, ist ans Mikrofon getreten. Davis und ihre Begleitung, Händler und Franklin, sie leben! Oh! Oh! Oh! Wir entbieten unserer Angela ein herzliches Willkommen hier im Lande von Kant und Hegel, deren philosophische Schulen sie so genau kennt, hier im Land von Schiller und Goethe, deren Sprache sie im Originaltext kennt, hier im befreiten Heimatland von Marx und Engels, die größten der Revolutionäre, deren Menschheitsideale uns mit Angela und ihren tapferen Genossen verbinden. Willkommen, Angela! So, und nach den Begrüßungsworten durch Günter Jahn wird nun Angela ans Mikrofon treten. It's a wonderful feeling to be here in Berlin. Es ist für mich ein wundervolles Gefühl, hier in Berlin zu sein. I've waited so long for this moment. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. And on behalf of my comrades Franklin and Kendra Alexander. Und im Namen von meinen Kameraden Franklin, Alexander und seiner Frau. And on behalf of our party, the Communist Party in the United States. Und im Namen der Kommunistischen Partei der USA. I would like to thank all of you for such a warm, wonderful welcome today. Möchte ich allen von Ihnen für diesen warmen, wundervollen Empfang danken, den Sie mir heute bereitet haben. I would like to say, ich möchte with all of you, zu Ihnen allen Friede und Freundschaft und Solidarität. Angela Davis im September 1972 in Ost-Berlin. Herr Bosetzky, Sie haben das vermutlich von West-Berliner Seite auch verfolgt, aber als Kommunistin, ja, hat Angela Davis im Westen vermutlich nicht allzu viele Sympathien auf ihrer Seite. Ne? Ihr Anliegen, das haben wir schon geteilt, amerikanische Bürgerrechtsbewegung und. Da waren wir sehr dafür. Sie hat ja auch bei Adorno und Marcuse studiert und dessen Thesen haben die linken Westberliner Studenten ja natürlich auch gut gefunden. Aber sie war hier auch im Westberlin im SDS. Und da hatten schon viele keine Sympathien mehr für den. Und eine Kommunistin mit Nähe zu DDR und Sowjetunion, das war uns auch nicht so recht. Denn wir haben ja jederzeit gefürchtet, von der Roten Armee mal vereinnahmt zu werden. So ein bisschen kann ich das nachempfinden mit der Ukraine heute, ob das nun Mariupol ist oder was. Wir hatten also die Ängste, die Ukrainer da haben, hatten wir auch insofern. löst es bei mir auch wieder so ein bisschen Schrecken aus hier. Also Sie haben aus eigenem Interesse da doch ein bisschen Abstand gehalten, ja. Emotional. Das, was die Bundesrepublik zur selben Zeit viel mehr beschäftigte, waren die Olympischen Sommerspiele von München. Am 5. September 1972 kam es zu einer Geiselnahme israelischer Sportler. Dieser Tag sollte durch das Massaker von München in die Geschichte eingehen. Überall liefen Sondersendungen im Radio, natürlich auch im RIAS. Am Mittag des 5. September wurden alle bekannten Fakten zusammengetragen. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Geiseln noch am Leben. Das Bild der heiteren und gelösten Spiele muss aus dem Gedächtnis gestrichen werden, obwohl keiner der Verantwortlichen der Organisation der Durchführung der Spiele Schuld daran hat. Verantwortlich für den Bruch des Olympischen Friedens in München sind gedungene Mörder, die in den frühen Morgenstunden in das olympische Dorf eindrangen, die Unterkunft der israelischen Mannschaft stürmten, zumindest den israelischen Gewichthebertrainer Moshe Weinberg ermordeten und den Teilrest der Mannschaft als Geiseln festhält. Reaktion auf dieses Geschehen in München, meine Damen und Herren, ist ein Beschluss des Internationalen Olympischen Komitees, das gemeinsam von OK-Präsident Daume und IOC-Präsident Brundage unterzeichnet worden ist. Diese Erklärung hat folgenden Wortlaut. Der Olympische Friede ist durch einen Mordanschlag verbrecherischer Terroristen gebrochen worden. Die gesamte zivilisierte Welt verurteilt diese barbarische Untat mit Abscheu. In Ehrfurcht vor dem Opfer und als Zeichen der Anteilnahme am Schicksal der noch festgehaltenen Geiseln werden die Veranstaltungen des heutigen Nachmittags abgebrochen. Laufende Kämpfe werden zu Ende geführt. Das IOC und das OK werden zusammen mit den Olympiateilnehmern morgen Mittwoch, den 6. September, 10 Uhr im Olympiastadion des Opfers in einer Trauerfeier gedenken. Diese Feier soll deutlich machen, dass die olympische Idee stärker ist als Terror und Gewalt. Soweit im vollen Wortlaut diese Erklärung. Im Augenblick haben wir von der ARD-Olympiawelle in München für Sie ein Gespräch mitgeschnitten, das Michael Stiebler mit dem Olympiakoordinator Siegfried Perrey geführt hat. Das IOC meinte ja, das OK hätte jetzt die Entscheidung für die weitere Entwicklung, nachdem Sie die Aufgabe der Spiele übertragen bekommen haben. Wie könnten Sie sich vorstellen, geht es jetzt ganz konkret weiter? Es ist sehr schwer, jetzt wieder nach dem Stillstand die Maschine in Gang zu bringen. Wir müssen heute Abend mit allen Föderationen, die in den nächsten Tagen dran sind, ein neues Programm, ein gerafftes Programm machen. Wir müssen die ausgefallenen Spiele und Wettbewerbe jetzt umbauen, wahrscheinlich zum größten Teil morgen zu anderen Zeiten ansetzen. Und die Führung des Hauses wird sich mit Herrn Präsidenten Daume heute Abend abstimmen, in welcher Form Empfehlungen an die Föderationen gegeben werden, die hier ausgefallenen Wettkämpfe und Spiele so schnell wie möglich nachzuholen. Im Augenblick ist auch der stellvertretende Generalsekretär Herr Reichert noch hier hereingekommen. Herr Reichert, das heißt ganz klar, was Herr Perrey eben sagte, dass die Spiele nicht grundsätzlich abgebrochen, sondern eben nur unterbrochen werden. So ist es. Wir sträuben uns dagegen, dass die olympische Idee des Friedens einfach vor verbrecherischem Tun kapituliert. Und eine Aufgabe der Spiele wegen 5 Terroristen, was sie auch angestellt haben würden, würde ich, ist meine persönliche Meinung, zunächst einmal eine Kapitulation des Friedensgedanken vor einzelnen Terrorakten bedeuten. Als dieses Interview lief, bestand noch Hoffnung für die israelischen Sportler. Wir wissen, dass die sehr unprofessionelle Befreiungsaktion in einem Fiasko endete. Alle 9 Geiseln starben. Die palästinensischen Terroristen haben mit dieser Aktion versucht, Gesinnungsgenossen freizupressen, unter ihnen auch die beiden RAF-Mitglieder Andreas Bader und Ulrike Meinhof. Herr Bosetzky, wie haben Sie dieses Drama in Erinnerung? Wie haben Sie diesen 5. September erlebt? Ja, da habe ich in Bremen gewohnt. Wir waren ja noch wesentlich weiter von München weg als die Berliner. Und hat uns natürlich erschüttert. Und ich bin ja so ein süchtiger, begeisterter Sportler. Ich habe natürlich Angst gehabt, dass die Spiele nun abgebrochen werden. Klar, aber dann kam ja Brundage mit dem Ausruf, the games must go on. Es ging weiter. Es war erschütternd, aber damals haben wir natürlich nicht gewusst, dass das im Grunde nur der Vorläufer, das Vorspiel zu viel schrecklicheren Attentaten war, bis hin zum Islamischen Staat heute. Das ahnte man damals noch nicht, aber das war ja sozusagen das Vorspiel. Aber persönlich war ich beschäftigt mit meinem Sohn, der war gerade geboren worden, und ich wollte ja, mein Lebensziel war ja mal Olympiasieger über 100 Meter zu werden, und der Endlauf war gerade in dem Moment, wo meine Frau mit dem Sohn zum ersten Mal in Bremen spazieren gehen wollte. Ich habe mich für den Endlauf, 100 Meter Endlauf entschieden, und sie trägt mir das heute nach über 40 Jahren noch nach, dass ich damals nicht spazieren gegangen bin. Also das Private hat das, was in München passiert ist, so ein bisschen überlagert. Ich habe nochmal nachgeschaut. Wissen Sie noch, wer gewonnen hat damals, 1. September, den 100 Meter Lauf? Es wäre schön gewesen, wenn es ein Deutscher gewesen wäre. Es war ein Bürger der Sowjetunion, Valery Borsow. UdSSR in 10 Sekunden 14. Ja, Borsow war bekannt, aber natürlich uns wäre lieber gewesen, er hätte ein Deutscher gewonnen oder wenigstens ein Amerikaner. Ja. Nun auch noch ein Russe, oh Gott, ja. Da hat der Kommunismus in diesem Falle gesiegt. Mit diesem Rückblick auf das Jahr 1972 endet unsere Reihe Es geschah in Berlin. Horst Bosetzky war in den vergangenen 20 Sendungen unser Erinnerungshelfer, wie Sie das selber mal sehr treffend formuliert haben. Es geht das Gerücht um, dass Sie noch einige Krimis in der Pipeline haben, die noch nicht veröffentlicht sind. Was ist da dran? Ja, also insgesamt habe ich noch 10 Romane, Kriminalromane und anderes bei mir auf der Festplatte. Verleger, die Interesse daran haben, mögen sich bitte melden. Ich weiß nicht, ich tue es auch ein bisschen für meine Erben, dann können die noch mal sehen, bei welchem großen Verlag sie das unterbringen können. Ja, wir sind gespannt, was da noch kommt an Kriminalromanen von Horst Bosetzky. Vielen Dank für Ihre Geschichten aus dem alten West-Berlin hier in unserer Rubrik aus den Archiven. Ich hoffe sehr, dass wir diesen sehr unterhaltsamen Geschichtsunterricht an anderer Stelle fortsetzen können. Ich hoffe es auch. Ich nehme jetzt meine Brille ab und wische mir die Tränen aus den Augen. Ja. Wir nehmen ja Abschied. Also es müsste eine Trauerfanfare erklingen und dann müssten wir uns erheben und sagen, es war schön. Ich sage herzlichen Dank allen Beteiligten. Mir hat Spaß gemacht. Mir auch. Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund. Danke. Ja, wünsche ich allen auch. Ja. Thank you.